Andacht vom 31.03.2022 von Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Guten Morgen, wie geht es euch, Leute? Heute haben wir ein sehr schwieriges Live, sehr schwierig, denn wir sind sehr müde. Wir hatten sehr geschäftige Tage, das Haus ist voller Leute und das Studio wird gerade geändert. Deshalb müssen wir jetzt stehen bleiben. Das wird schwierig, Daniel, aber wir können das. Wir lieben Menschen und dienen ihnen, auch wenn wir stehen müssen. Wir beantworten heute wieder Fragen. Wir haben das von Montag auf Donnerstag verschoben, weil mein Team gesagt hat, dass es mehr Sinn macht, sie donnerstags zu beantworten. Manche Leute haben vielleicht Fragen über das, was ich von Montag bis Mittwoch im Live gelehrt habe. Und dann können wir sie gleich beantworten. Erste Frage. Ist es gemäß der Bibel in Ordnung, Gewehre zu benutzen? Antwort von Reinhard. Die Bibel sagt nichts zu diesem Thema, denn es gab noch keine Feuerwaffen, als die Bibel geschrieben wurde. Deshalb kann ich diese Frage nicht beantworten. Denn du hast noch nicht einmal gefragt, wozu man Feuerwaffen verwenden soll. Als ich in Amerika lebte, habe ich Feuerwaffen benutzt, und zwar zum Jagen, damit ich anschließend das Fleisch essen konnte. Denn das ist sehr gutes Fleisch. Deshalb ist diese Frage zu vage. Nächste Frage. Warst du schon einmal in Israel? Antwort von Reinhard. Ja, und mir hat es nicht gefallen. Ich war zweimal dort und habe keine Sehnsucht danach, wieder hinzufahren. Nächste Frage. Das ist eine gute Frage. Ich denke, sie wird tatsächlich vielen Menschen helfen. Sie lautet: Wie funktioniert Dating im neuen Bund? Antwort von Reinhard. Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen unbedingt verstehen, dass es im neuen Bund noch wichtiger ist, als im alten Bund ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ich sage euch auch warum. Im alten Bund bestand eine Distanz zwischen den Menschen und Gott, denn im alten Bund war nicht jeder ein Priester. Gott hatte das nicht so geplant. Er wollte, dass alle auf den Berg kommen und Intimität mit ihm erleben. Aber sie weigerten sich. Doch im neuen Bund besteht durch den Tod von Jesus Christus eine intime Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Die Bibel sagt, Jesus hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut. Wir gehören ihm. Ihr müsst verstehen, dass ihr bei allem, was ihr tut, darauf achtet, dass ihr die Intimität mit Gott nicht stört. Wir müssen ein Leben führen, in dem wir uns seiner Gegenwart stets bewusst sind. Was ist der eigentliche Grund dafür, einen Freund oder eine Freundin zu haben? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Der Grund dafür ist zu heiraten. Ist es also sinnvoll, mit jemand eine Beziehung einzugehen, wenn du nicht daran denkst, diese Person auch zu heiraten? Nein. Warum spielst du mit den Gefühlen und Emotionen eines anderen? Das ist der erste Punkt. Der zweite ist folgender. Mit wem auch immer du eine Beziehung eingehst, diese Person gehört niemals dir. Sie gehört Jesus. Und du gehörst ebenfalls Jesus. Wenn du also mit jemandem ausgehst, um eine Person zu finden, die du heiraten kannst, damit sie dann dir gehört, ist das falsch. Jeder Christ wurde mit dem Blut Jesu erkauft. Drittens, tue nichts, was dich in ein Leben der Sünde hineinziehen kann. Dies ist ein ganz einfacher Rat. Wisst ihr, wir haben Gesetze für Dating aufgestellt und ich denke, das funktioniert nicht. Deshalb gebe ich euch einen Rat. Eine sexuelle Beziehung außerhalb einer Ehe ist Sünde. Wenn du in einer Beziehung mit jemandem bist, dann tut nichts, was euch sexuell erregt, denn sexuelle Erregung dient dazu, eine sexuelle Beziehung zu haben. Warum willst du ein Feuer anzünden, das nur sehr schwer wieder gelöscht werden kann? Das macht gar keinen Sinn. Es steht also nichts für oder gegen Dating in der Bibel. Doch es stellt sich die Frage, mit welchem Zweck du diese Beziehung eingehen willst. Wir gehen keine partnerschaftliche Beziehung mit einer Person des anderen Geschlechts ein, wenn wir diese Person nicht heiraten wollen. Sonst spielen wir nur mit den Gefühlen des anderen und unseren eigenen und erzeugen dadurch nichts als Schmerzen für beide. Die Bibel lehrt nichts darüber. Das sind meine Ratschläge für dich. Im Allgemeinen trifft heute Folgendes auf das Christentum zu. Den Großteil unserer Weisheit, nach der wir leben, haben wir von der Welt übernommen und nicht von Jesus. Nächste Frage. Das ist eine interessante Frage. Wie kann ich feststellen, ob ein Déjà-vu wichtig oder bedeutsam ist? Ich erlebe so etwas sehr häufig. Antwort von Reinhard. Sehr gute Frage. Ich merke, dass du eine sehr prophetische Person bist. Als Kind gehörten Déjà-vus zu meinem normalen Alltag dazu. Selbstverständlich gibt es so etwas nirgends in der Bibel. Du findest dort gar nichts darüber und deshalb gibt es keine biblische Erklärung für dich. Doch was passiert bei einem Déjà-vu? Wenn wir sensibel für die geistliche Welt werden, das glaube ich persönlich, denn wenn die Bibel nichts darüber sagt, muss ich dir das weitergeben, was ich glaube. Wenn du also anfängst, sensibel für die geistliche Welt zu werden, wirst du tatsächlich Dinge erleben, die über die Zeit hinausgehen. Schau, du wurdest bereits vor Grundlegung der Welt in Christus gerufen. In unserem Geist sind wir ewige Wesen. Der Körper in dieser Form wird irgendwann aufhören zu existieren, aber dein Geist nicht. Deshalb befindet sich dein Geist in einem Bereich, der über die Zeit hinausgeht. Und je mehr du Kontakt zu deinem Geist hast und nicht nur als physisches Wesen existierst, desto mehr wirst du Dinge im Geist erleben, in dem es keine Zeit gibt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind dasselbe. Was mache ich, wenn ich ein Déjà-vu erlebe? Ich behandle es wie einen normalen Teil meines Lebens und mache mir keinerlei Sorgen darüber. Nächste Frage. Ah, das ist eine gute Frage, die viele Leute haben. Sie lautet: Müssen wir uns bei unserem Bibelstudium mehr auf das Neue Testament konzentrieren? Antwort von Reinhard. Ich mag diese Frage wirklich und ich sage euch auch warum. Du weißt das auch noch nicht, Daniel. Als ich anfing, ein größeres Verständnis für den neuen Bund zu entwickeln, veränderte sich meine Art und Weise, wie ich die Bibel las. Radikal. Auch meine Art zu studieren veränderte sich radikal. Debbie war damals unsicher über meinen Umgang mit der Bibel, denn sie liebte das Alte Testament. Sie liebte die Geschichte, das Leben der Könige. König Rehabeam handelte so gegenüber König Jerobeam. Dieser König tat das und jener König tat jenes und so weiter. Sie liebte die Geschichten. Und plötzlich hatte sich mein Zugang zur Bibel komplett verändert. Wenn ich Christus in einem Text nicht finden konnte, egal ob es sich um das Neue oder das Alte Testament handelte, beachtete ich diese Stelle eine gewisse Zeit lang fast gar nicht. Debbie fing an zu sagen: Du magst das Alte Testament gar nicht mehr, aber es ist doch auch ein Teil der Bibel. Es ist wichtig, du musst darüber lernen. Doch ich hatte eine gewisse Zeit lang aufgehört, das Alte Testament zu lesen, und ich verrate euch auch warum. Ich habe so viele Prediger erlebt, die eine Doktrin auf eine alttestamentliche Geschichte nahmen und daraus eine Lehre bildeten. Deshalb haben wir so viele alttestamentliche Doktrinen. Ich bin zu folgendem Verständnis gelangt. Das Alte Testament ist der Teil, den die Bibel die Schrift nennt. Jesus hatte kein neues Testament und die Apostel auch nicht. Sie haben es geschrieben. Deshalb ist die Schrift wichtig und wir müssen sie studieren. Als Jesus mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war, offenbarte er ihnen Christus in der Schrift, das heißt im Alten Testament. Ich glaube deshalb nicht, dass wir das Neue Testament intensiver studieren sollen als das Alte Testament. Ich denke, wir sollten die Bibel auf zwei Arten studieren. Zum einen, um Christus auf jeder Seite des Buches zu entdecken. Und zum anderen, um bestimmte Themen zu studieren, das nennt man auch themenbezogenes Bibelstudium. Ich mache das sehr oft. Gerade nehme ich eine Serie über Weisheit für unsere Mentoringgruppe auf. Dafür habe ich die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite studiert und alle 610 Erwähnungen über Weisheit bzw. Weise sein nachgeschlagen. Wie studiert man also? Wenn du themenbezogen studierst, betrachtest du alle Stellen und schaust dir den Kontext an. Wenn du kein bestimmtes Thema studierst, suchst du im Alten Testament nach Christus. Nächste Frage. Wie kann ich aufhören, eifersüchtig zu sein? Das beschäftigt mich sehr. Antwort von Reinhard. Hör zu, mein Freund. Die Bibel sagt, dass Eifersucht Sünde ist. Die einfache Antwort lautet also, hör auf zu sündigen. Es ist dasselbe wie bei Drogen. Hör auf, Drogen zu nehmen. Wie höre ich auf zu lügen? Höre einfach auf zu lügen. So einfach ist das. Doch ich will noch ein bisschen tiefer gehen. Eifersucht hat ihre Wurzel in extremem Egoismus. Überleg doch einmal. Wenn Debbie mit jungen, gut aussehenden Männern spricht und ich dabei eifersüchtig werde, was ist dann der Grund für diese Eifersucht? Meine Eifersucht hat nichts mit Debbie oder diesen anderen Männern zu tun, rein gar nichts. Es ist extreme Selbstsucht. Du gehörst mir und niemand darf sich dir nähern. Was für einen Sinn sollte so ein Leben machen? Deshalb musst du Buße für deine lächerliche Selbstzentrierung tun. Schau, wenn dein Partner nicht mit dir zusammen sein möchte, sondern mit einer anderen Person des anderen Geschlechtes, dann lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Debbie weiß noch nicht einmal, was Eifersucht ist. Ehrlich. Es gab nie auch nur einen Funken Eifersucht in ihrem oder meinem Leben. So etwas macht keinerlei Sinn. Zweitens musst du erkennen, dass Eifersucht absoluter Egoismus ist. Du betrachtest eine andere Person als dein Eigentum, die in Wirklichkeit Jesus gehört und nicht dir. Und wenn du die Kontrolle über die Person verlierst, die du als Eigentum betrachtest, wirst du eifersüchtig. Und ich gebe dir noch einen dritten Rat. Frage den Heiligen Geist. Ist in meinem Leben irgendetwas passiert, vielleicht bereits in meiner Kindheit, das mich dazu gebracht hat, mein Herz für Eifersucht zu öffnen. Es könnte sein, dass dein Vater in deiner Kindheit deine Mutter betrogen hat oder deine Mutter deinen Vater und deshalb hast du die Entscheidung getroffen, so etwas wird mir nie passieren. Ich bezeichne solche Entscheidungen als innere Schwüre. Es sind Schwüre in unserem Herzen und sie können nur zerstörerisch sein. Deshalb frage den Heiligen Geist danach. Und wenn er dir einen inneren Schwur aufzeigt, machst du Folgendes. Du vergibst von ganzem Herzen. Bedingungslose Vergebung öffnet unser Herz, sodass wir heil werden können. Niemand kann emotional geheilt werden, wenn er nicht in bedingungsloser Vergebung lebt. Niemand. Nächste Frage. Die folgende Frage möchte ich eigentlich nicht beantworten, aber ich werde es dennoch tun. Die Frage lautet, was sagst du zu der Prophetie von Ellen White, der Autorin von den Büchern der siebenten Tags-Adventisten bezüglich der Einhaltung des Sabbats? Soll ich den Sabbat nun einhalten oder nicht? Antwort von Reinhard. Leute, ich werde nicht urteilen, aber ich werde Stellung beziehen. Ich glaube, dass die Kirche der siebenten Tags-Adventisten keine christliche Gemeinde ist, sondern eine Sekte. Und ich sage euch auch, warum ich das glaube. Ich habe ihre Lehren, ihre Glaubensüberzeugungen und die Schriften von Ellen White intensiv studiert und festgestellt, dass sie die grundlegenden Wahrheiten über Errettung nicht akzeptiert. Sie glaubt grundlegende biblische Wahrheiten nicht, die mit Erlösung zu tun haben. Glaube ich, dass es echte Christen gibt, die Gott lieben und in dieser Kirche sind? Ja. Glaube ich, dass es Menschen in der katholischen Kirche gibt, die wahrhaftig errettet sind und Jesus aufrichtig lieben? Ja, selbstverständlich glaube ich das. Aber ich glaube nicht, dass die katholische Kirche als Ganzes eine Gemeinde nach der Definition der Bibel ist. Wenn du das Neue Testament, insbesondere den Kolosserbrief, studierst, wirst du erkennen, dass wir nicht dazu aufgerufen sind, den Sabbat auf die Weise zu halten, wie sie das lehren. Aber wenn du ihn halten möchtest, dann tu das, was du tun möchtest. Glaube nur nicht, dass Gott dich mehr liebt, weil du ihn einhältst. Nächste Frage. Was muss ich tun, um an einer Celebration mit dir teilzunehmen? Antwort von Reinhard. Ich denke, du meinst eine Versammlung oder einen Gottesdienst mit mir, denn Celebration kann ja auch ein Fest sein. Es können unterschiedliche Dinge sein. Ich feiere jeden Tag. Ich feiere Daniels Existenz in meinem Leben. Mein Leben ist ein Fest. Wie kannst du also ein Fest mit mir erleben? Sei einfach in meiner Nähe. Doch wenn du fragst, wie du an einem Gottesdienst mit mir teilnehmen kannst, dann muss ich dir sagen, dass dies nicht möglich ist. Außer wenn du nach Goiânia fährst, wo ich über Ostern bei einer Konferenz sprechen werde. Ich glaube nicht an die Art von Versammlungen, die viele Gemeinden abhalten. Ich glaube, dies ist ein religiöses Ritual und es hat nichts mit der wahren Gemeinde zu tun. Sorry. In meinem Haus feiern wir die ganze Zeit über Gottesdienst. Gestern Abend waren 20 Personen hier und wir hatten die wunderbarste Gemeinschaft oder Feier in meinem Haus. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, wenn dies keine Gemeinde oder Gemeindeversammlung oder das Leben einer Gemeinde ist, was soll es dann sein? Nächste Frage. Jemand fragt, wann es wieder eine Veranstaltung zum Herz gibt. Antwort: Mach dich bereit, sie wird vom 9. bis 11. September stattfinden, doch wir haben nur begrenzte Plätze. Und das wird nur in Brasilien stattfinden. Ergänzung ist in diesem Fall von mir. Nächste Frage. Hier ist eine persönliche Frage. Hast du schon einmal daran gedacht, ein Buch über Engel zu schreiben? Antwort von Reinhard: Nein, habe ich nicht. Doch jemand hatte einen Traum, dass ich ein Buch darüber schreiben würde. Ich bin also nicht dagegen, ich habe einfach nie daran gedacht. Nächste Frage. Ist es Zeitverschwendung, wenn ich säkulare Literatur lese? Antwort. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich sage euch, warum ich das denke und auch, was ich darüber denke. Ich finde es eine gute Frage, weil viele Menschen verwirrt darüber sind, was säkulare und was geistliche Dinge sind. Schau, wenn du deine Zeit damit verbringst, säkulare Musik anzuhören, ist dies dann reine Zeitverschwendung? Ist es Zeitverschwendung, wenn du in einem säkularen Job arbeitest? Ich glaube ganz ehrlich, dass wir endlich an einen Punkt kommen müssen, an dem wir unterscheiden, was Sünde ist und was Gott gefällt. Dies ist der erste Punkt und ich werde darüber noch mehr sagen. Behaltet das einfach im Hinterkopf. Sünde und Gott gefallen sind zwei verschiedene Dinge. Zweitens müssen wir aufhören zu richten. Denn das, was für dich Sünde ist, ist für mich vielleicht keine. Wie kann das sein, Reinhard? Studiere einfach Römer 14 oder studiere, was Paulus zu den Korinthern gesagt hat. Dort wird dies ganz klar. Es gibt Dinge, die im Neuen Testament eindeutig als Sünde bezeichnet werden. Lügen ist Sünde. Stehlen ist Sünde und so weiter. Doch es gibt andere Dinge, von denen die Bibel sagt, dass sie von deinem Gewissen abhängen. Wenn du entgegen deines Gewissens handelst, sündigst du ebenfalls. Ich kann einen bestimmten Film anschauen, den mir mein Gewissen erlaubt, und ich spreche hier nicht von einem sündhaften, bösen Film. Wenn ich einen Film anschaue, ist das keine Sünde für mich. Doch wenn dein Gewissen es dir nicht erlaubt, einen Film anzuschauen, und du schaust ihn trotzdem mit mir an, sündigst du. Das heißt, wir sitzen auf demselben Sofa und sehen denselben Film an, und für dich ist es Sünde, doch für mich ist es keine Sünde. Doch was hat die Kirche getan? Sie hat einfach jeden verurteilt. Und das ist so falsch. Nun wollen wir die Frage stellen, was ist säkular? Du hast gefragt, ob es Zeitverschwendung ist, säkulare Literatur zu lesen. Nun, das hat vor allem damit zu tun, was für eine Art von säkularer Literatur du liest. Einige säkulare Literatur ist viel besser als diverse christliche Bücher. Wenn du zum Beispiel an die Universität gehst und studierst, liest du dabei säkulare Literatur. Deshalb lautet meine Gegenfrage, um welche Art von Literatur handelt es sich? Baut sie dich auf oder nicht? Wenn ich die Nachrichten anschaue, ist das dann Zeitverschwendung? Ich glaube nicht nur, dass es Zeitverschwendung ist, ich glaube, dass es schlecht für dich ist. Wenn du eine Stunde am Tag damit verbringst, dein Herz mit all den negativen Dingen aus den Nachrichten zu füllen, was macht das dann mit dir? Es wird Angst auslösen, es wird Glauben zerstören, es wird dein Herz verwirren. Anstatt die Frage zu stellen, ob du säkulare Literatur lesen darfst, solltest du dich fragen, was sie mit dir macht. Und mit welcher Absicht widme ich meine Zeit dem Lesen? Dies sind die eigentlichen Fragen, denn es gibt säkulare Literatur, die dir gut tut. Ich verstehe deine Frage und es ist eine gute Frage, doch ich denke, du musst sie umformulieren. Was macht die Literatur mit mir? Baut sie mich auf? Zieht sie mich näher zu Jesus? Hilft sie mir, ihm besser zu dienen? Hilft sie mir, eine liebevollere Person zu sein? Hilft sie mir, ein besserer Ehemann oder eine bessere Ehefrau zu sein? Dies sind die Fragen, die du dir stellen musst. Wenn es das bewirkt, ist es gut, das Buch zu lesen. Wenn nicht, dann lass es. Nächste Frage. Okay, ich werde auch diese Frage beantworten, denn viele Menschen haben diese Frage. Sie lautet, was denkst du, kann ich mich noch ein zweites Mal taufen lassen? Gott segne dich. Antwort. Ja, danke. Gott hat mich bereits gesegnet. Ich habe sehr viele Menschen ein zweites Mal getauft. Zuerst einmal, wenn du als Katholik oder Lutheraner als Baby getauft wurdest, bist du noch gar nicht getauft. Ich weiß nicht, ob du als Erwachsener in einer evangelikalen Kirche getauft wurdest oder ob du als Baby getauft wurdest. Die Bibel betrachtet das Besprengen eines Babys nicht als Taufe. Es ist keine Taufe. Warum? Das Wort Taufe heißt wörtlich eintauchen oder untertauchen. Wenn du also nicht in Wasser eingetaucht wurdest, wurdest du auch nicht getauft. Doch wie sieht es aus, wenn du in einer evangelikalen Kirche in Wasser untergetaucht wurdest und danach erkennst, Mensch, ich wusste gar nicht, was ich dabei getan habe. Leider lehren viele Kirchen Folgendes. Sie sagen, wir wissen, du wurdest bereits getauft, zum Beispiel in einer Baptistengemeinde. Aber das zählt nicht, denn nun gehörst du zu unserer Kirche, welche auch immer das ist. Es stellt sich die Frage, falls du als Erwachsener getauft wurdest, warum hast du dich taufen lassen? Haben dich Menschen unter Druck gesetzt? Musstest du dich taufen lassen, um zu der Gemeinde zu gehören? Dies sind die wichtigen Fragen. Was ist die Taufe? Ich glaube, dass die Taufe vor allem anderen Folgendes ist. Es ist die öffentliche Entscheidung, dass du Jesus als deinem neuen Herrn nachfolgen willst. Du wirst nicht in eine örtliche Institution getauft, die man Gemeinde nennt. Dafür gibt es keinerlei Beweise in der Bibel, nicht einen einzigen. Zu mir kommen Menschen, die sagen, ich wurde in einer evangelikalen Kirche getauft, als ich 20 Jahre alt war, aber ich habe dabei nichts begriffen. Ich möchte noch einmal getauft werden. Ich sage zu ihnen Folgendes. Zuerst einmal, lass dich nicht noch einmal taufen, wenn du nicht wirklich verstehst, worum es bei der Taufe eigentlich geht. Ansonsten tauschst du lediglich ein religiöses Ritual mit einem anderen Ritual aus. Finde heraus, was die Taufe bedeutet. Ich bin mit Jesus begraben, weil ich mir selbst gestorben bin. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, dass mein neuer Herr Jesus Christus heißt. Nicht mehr ich, nicht meine Gemeinde und auch nicht irgendeine Institution. Das musst du als erstes verstehen. Wenn du das verstanden hast und sagst, als ich getauft wurde, habe ich bereits erkannt, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist. Dann musst du dich entscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, das reicht mir. Ich habe es verstanden und ich möchte nicht mehr getauft werden. Dann tu es auch nicht. Bleib im Frieden und tu nichts, wozu dich andere Leute manipulieren möchten. Wenn sie sagen, das zählt nicht, du musst noch einmal getauft werden, das sagt unsere Kirche, dann sage, nein. Nein, ich wurde getauft, Jesus ist mein Herr, nein. Doch wenn du selbst denkst, also nicht, weil dich andere Menschen manipulieren, also wenn du selbst denkst, als ich mich damals mit 20 taufen ließ, hatte ich keine Ahnung, was ich tue. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob ich begriffen habe, dass Jesus mein Herr und Retter ist. Ich möchte noch einmal getauft werden. Dann mach es. Die Bibel erzählt, dass tatsächlich Menschen noch einmal getauft wurden, aber nicht, weil sie bereits in einer evangelikalen Gemeinde getauft wurden, sondern weil sie nur mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Das war eine vollkommen andere Taufe, die nichts mit Jesus zu tun hatte. Leute, ich möchte euch vor allem hier im Internet einen Rat geben. Werdet geistlich gesehen reife Erwachsene. Lauf vor Pastoren, Leitern und Menschen davon, die versuchen, dich zu manipulieren. Eines Tages wirst du vor Jesus stehen und du wirst Rechenschaft über dein Leben nach deiner Errettung ablegen müssen. Wenn Jesus dir in die Augen schaut und fragt, warum hast du das getan? Es ist nun an der Zeit, dein Leben zu beurteilen und dir eine Belohnung dafür zu geben. Kannst du nicht sagen, ich habe das getan, weil mein Pastor es von mir verlangt hat? Niemand hat dich dazu gezwungen, etwas zu tun. Du hast dich selbst entschieden. Sogar wenn dir jemand eine Pistole an deinen Kopf hält, entscheidest du selbst, ob du sterben oder leben willst. Wenn die Person sagt, tu dies oder ich erschieße dich, hast du immer noch die Wahl. Du musst vor Jesus Rechenschaft ablegen und dabei werden keine Entschuldigungen akzeptiert. Deshalb bitte lauf weg vor Manipulation und bitte manipuliere um Himmels Willen keine anderen Personen. Tu das, was deiner Meinung nach richtig ist. Nächste Frage. Das ist auch eine gute Frage. Sie lautet, was ist das Kreuz, das Jesus uns auftrug zu tragen? Antwort von Reinhard. Weißt du, was Jesus hier meint? Er spricht über die Ehe. Deshalb kommt Daniel nicht in die Gänge und ist noch nicht verheiratet. Er fragt sich immer noch, ob das Kreuz zu schwer ist oder ob er es tragen kann. Ich trage mein Kreuz seit 35 Jahren. Ich muss aufpassen, denn gleich dort hinten steht mein Kreuz. Und mein Kreuz ist sehr groß, sehr kräftig und sehr stark. Leute, das war ein Witz. Aber ich sage euch, viele Menschen denken tatsächlich, dass dies ihr Kreuz ist. Wisst ihr, deshalb trage ich meine Frau Huckepack, denn ich trage mein Kreuz. Leute, das war ein Witz. Bitte geht nicht zu eurem Partner und sagt, du bist mein Kreuz, sonst wirst du vielleicht verletzt werden. Okay, was ist das Kreuz, von dem Jesus gesprochen hat? Er sagte, das glaube ich in Lukas 9, 23, doch er sprach auch in Matthäus darüber. Wie bei allem anderen hat die Religion auch diese Sache verdreht. Die Religion sagt, oh, du musst leiden und das ist dein Kreuz. Doch das hat Jesus natürlich nie gesagt. Schaut, was Jesus in Lukas 9, 23 gesagt hat. Wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und euch selbst verleugnet, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Jesus hat das Kreuz also mit Selbstverleugnung verknüpft. Und was lehrt die Religion? Du möchtest diesen Urlaub machen, nicht wahr? Aber der Herr will dich in der Kirche und bei unserem Treffen haben. Trage dein Kreuz. Das ist Mist, Mist, tausendmal Mist. Jesus hat das nie gesagt und er wollte das auch nicht sagen. Als Jesus über das Kreuz sprach, redete er über Selbstzentriertheit und Egoismus. Das heißt, wenn du dein Kreuz trägst, hörst du auf, dein eigener Herr und Meister zu sein und du lässt mich dein Herr sein. Jesus sagte nicht, wenn du ein Christ sein willst, musst du dein Kreuz tragen, sondern er sagte, wenn du mein Jünger sein willst. Du kannst kein Jünger sein und für dich selbst leben. Ein Jünger lebt für seinen neuen Meister. Das Kreuz zu tragen bedeutet also, ich höre auf, für mich zu leben und fange an, für ihn zu leben. Und das Kreuz ist unvorstellbare Freude und Frieden. Die Religion hat das Kreuz zu etwas Schmerzhaftem gemacht. Doch das vollbrachte Werk des Kreuzes macht das Tragen des Kreuzes zu etwas Befreiendem. Es hat mit Selbsthingabe zu tun. Zeig mir, wie glücklich du sein kannst, wenn du egoistisch lebst. Natürlich kannst du das tun, aber es wird dir mies gehen. Und nun zeig mir, was geschieht, wenn du in Hingabe an Jesus Christus lebst, als sein wahrer Jünger. Das Kreuz wird ein unvorstellbares Vergnügen sein und ich sage dir auch warum. Das Kreuz bedeutet Tod für deine Selbstsucht, aber gleichzeitig auch Auferstehung durch das Leben von Jesus Christus. Die Religion konzentriert sich nur auf den Schmerz am Kreuz, aber der neue Bund konzentriert sich auf die Auferstehung nach dem Kreuz. Paulus nennt drei Dinge, denen wir durch das Kreuz gestorben sind. Wir sind unserer eigenen Selbstbezogenheit gekreuzigt worden. Wir sind dem Gesetz gekreuzigt worden, das heißt, das Gesetz kann mich nicht mehr dominieren. Und wir sind dieser Welt gekreuzigt worden, das heißt, die Welt kontrolliert mein Leben nicht mehr, sondern er. Das Kreuz ist Freiheit. Es ist nicht schmerzhaft. Jesus hat den Schmerz des Kreuzes getragen, damit wir in der Freiheit des Kreuzes leben können. Seht ihr, wie herrlich das Kreuz ist? Tragt es, das macht Spaß, denn das Kreuz bedeutet Tod für all meinen eigenen Mist und Auferstehung in seinem Leben für mich. Nächste Frage. Dies ist eine Frage, bei der ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll. Jedes Auge wird sehen. Meint dies die physischen Augen oder die Herzensaugen? Antwort: Das weiß ich nicht. Die Bibel sagt das nicht und ich weiß es nicht. Frag Matthäus, vielleicht weiß er es. Nächste Frage. Kann ich beim Fasten um etwas bitten, das nichts mit geistlichem Wachstum zu tun hat? Antwort von Reinhard. Nein, du solltest um gar nichts bitten, egal ob du fastest oder nicht. Um was möchtest du bitten? Um mehr Geld? Dein Vater ist dein Versorger, du musst ihn nicht bitten. Du willst um ein erfolgreiches Leben bitten? Die Werke, die du tun sollst, wurden bereits vor Grundlegung der Erde vorbereitet. Du musst nicht darum bitten. Du möchtest um offene Türen bitten? Nein, denn die Türen, durch die du gehen sollst, werden sich öffnen. Du möchtest um Sieg bitten? Nein, denn der Sieg wurde dir durch das Kreuz bereits gegeben. Um was möchtest du bitten? Faste, aber hör auf zu bitten und sag stattdessen Danke. Bringe deine Sehnsucht zum Ausdruck, dass du viel mehr Intimität und Erkenntnis über Jesus Christus haben möchtest. Wir müssen aufhören, Gott zu einem Weihnachtsmann zu machen. Er ist nicht der Weihnachtsmann. Jesus ist nicht dazu gekommen, um unsere Probleme zu lösen und ein bisschen Geld auf unser Konto zu überweisen. Deshalb müssen wir wirklich unser ganzes Denken darüber ändern, wie wir zu Gott kommen. Ich bin mir sicher, dass Gott sehr traurig darüber ist, dass ihn seine Kinder ständig um 1 Million Dinge bitten. Ich bin ein irdischer Vater und wenn Clayton mich immer nur darum bitten würde, dass ich ihm noch etwas kaufe, würde mich das verletzen. Ich habe so viel getan, ich habe mein Leben für dich geöffnet, ich habe dich in mein Haus gebracht. Gerade jetzt wohnen viele Menschen in meinem Haus. Neben Debbie und mir leben zurzeit 6 Personen in meinem Haus. Und gestern hat mich jemand gefragt, ob er eine Flasche eines bestimmten Getränks öffnen darf. Ich sagte darauf, bitte frag mich solche Dinge nicht. Ich habe mein Haus für dich geöffnet. Denkst du, ich werde dir eine Flasche eines Getränks vorenthalten? Ich könnte viel Geld dafür verlangen, dass du hier bist, doch du wohnst hier umsonst. Denkst du, dass ich dir eine kleine Flasche vorenthalte, wenn ich dir hier alles kostenlos gegeben habe? Wisst ihr, dies zeigt, wie wir auch mit Gott in Beziehung stehen. Gib mir noch etwas, gib mir noch etwas, gib mir noch etwas. Lebe einfach Intimität mit ihm und dir wird alles gegeben werden. Du musst deinen Fokus viel mehr auf ihn und dich legen, anstatt auf Dinge. Dinge sind der Nebeneffekt davon, dass wir ihm leidenschaftlich nachfolgen. Ich verschwende keine Zeit dafür, über Dinge nachzudenken. Ich verschwende keine Zeit, um für Dinge zu bitten. Leute, bitte, wie viel länger muss ich euch das beibringen? Nächste Frage. Noch so eine Frage. Können wir erleben, wie Menschen durch Wunder zum Glauben kommen oder müssen wir für die, die nicht glauben, Fürbitte tun? Antwort von Reinhard. Schaut, Wunder geschehen aufgrund von Glauben. Das heißt, wenn Menschen nicht glauben, haben sie auch ihr Wunder nicht. Folgendes erlebe ich an fast jedem Tag. Es passiert sehr häufig, auch gestern. Jemand fragt mich Folgendes. Ich habe eine Tochter, sie ist 30 Jahre alt und sie hat dieses und jenes Problem. Wie soll ich für meine Tochter Fürbitte tun, damit sie aus diesem Problem herauskommt? Du betest gar nicht. Was hat Gott mit den Entscheidungen deiner erwachsenen Tochter zu tun? Wenn deine Tochter ihre Probleme nicht loswerden will, denkst du wirklich, dass du dann Gott manipulieren kannst, um deine Tochter dazu zu manipulieren, dass sie etwas tut, was sie gar nicht will? Wir benutzen Fürbitte für nichts anderes als evangelikale Zauberei. Leute, wir müssen aufhören, so zu leben. Ich habe gestern gesagt, dass ich sicher bin, dass Gott über 90% seiner Kinder nicht glücklich ist. Ich bin mir sicher darüber, weil er mir das in einem Traum gezeigt hat. Seine Kinder tun so viele Dinge, die sein Herz betrüben. Und dennoch manipuliert er sie nicht, dass sie damit aufhören. Er lässt sie. Ist das nicht verrückt? Doch schaut, was die Kirche getan hat. Was für ein Chaos hat sie angerichtet und wie viele Menschen sie verletzt hat. Er lässt sie. Und wenn Gott Menschen nicht kontrolliert und manipuliert, damit sie seinen Willen tun, warum denken wir dann, dass wir ihn dazu bringen können, manipulativ zu werden, wenn wir Fürbitte tun? Leute, nein. Das Einzige, was du tun musst, ist, mit den Leuten zu reden. Willst du das Wunder? Willst du dich verändern? Willst du glauben? Wenn sie Nein sagen, dann geh. Aber Reinhard, sie werden ihr Leben zerstören. Ja, lass sie. Du würdest zulassen, dass deine eigenen Kinder ihr Leben zerstören? Ja, denn der Teufel manipuliert. Er täuscht Gottes Führung vor und bringt Menschen dazu, ihm zu folgen. Ich glaube das wirklich. Wenn ich Menschen manipuliere, damit sie aufhören, das Böse zu tun und stattdessen etwas Gutes tun, rechtfertigt dieses Gute immer noch nicht das Mittel, selbst wenn das Böse ihr Leben zerstören würde. Und ich spreche hier nicht über die Erziehung von Kindern, ich spreche von Erwachsenen. Immer wenn ich manipuliere, bediene ich mich damit der Art und Weise, wie der Teufel agiert. Warum sollte ich die Wege des Teufels verwenden, um etwas Gutes zu bewirken? Leute, benutzt Fürbitte nicht dafür, um irgendjemanden zu kontrollieren. Seht her, alle beten, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Und der Krieg ist grausam und böse. Alle haben dafür gebetet, dass Covid aufhört. Und es wurde schlimmer. Wann werden wir begreifen, dass Gott den Menschen die Freiheit gegeben hat, schlechte und schmerzhafte Entscheidungen zu treffen? Ich habe Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die sehr falsch waren, und er hat mich nie manipuliert. Deshalb tut das bitte auch nicht. Nächste Frage. Was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu trachten? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr interessante Schriftstelle aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Zuerst einmal, viele Dinge, die Jesus gesagt hat, hat er nicht zu uns gesagt. Deshalb müssen wir bei allem, was Jesus gesagt hat, Folgendes betrachten. Enthält dies eine Lektion für mich? Hat es irgendetwas mit meiner Beziehung mit Gott zu tun? Seht ihr, die Art, wie wir in Beziehung zu Gott stehen, ist anders als das zu der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, der Fall war. Ich muss heute nicht mehr nach dem Reich Gottes trachten. Ich muss nicht mehr mit Gewalt eintreten. Denn ich bin durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bereits ins Reich Gottes hineingestellt worden. Dann kann ich Matthäus 6,33 ignorieren, oder nicht? Ja, im Grunde genommen kannst du das. Aber seht ihr, anstatt über jedes kleine Wort nachzudenken, das Jesus gesagt hat, müssen wir viel mehr herausfinden, welche Herzenshaltung hinter diesen Worten steht, die Jesus gesagt hat. Im Hebräischen bedeutet zuhören, aufmerksam sein, das aufnehmen, was Jesus versucht zu kommunizieren und anschließend gehorchen und es in die Praxis umsetzen. Muss ich also nach dem Reich Gottes trachten? Nein, denn ich bin bereits im Reich Gottes. Wie wende ich dann Matthäus 6,33 im neuen Bund an? Du stellst es einfach in den übrigen Kontext des Neuen Testamentes. Was lehrt das ganze Neue Testament? Es sagt, Leute, ihr seid in das Reich Gottes hineingestellt worden. Lebt auf eine Weise, die dem König dieses Reiches würdig ist. Wenn ich nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachte, bedeutet das dann, dass mir die ganze Versorgung nun vorenthalten wird? Nein, denn die Versorgung wurde mir bereits durch das, was Jesus getan hat, gegeben. Was heißt das also für mich? Weil der König mich für sich erworben hat, liebe ich den König so sehr, dass ich meinen König immer zufriedenstellen möchte. Und mein König ist sehr betrübt darüber, wenn ich mir Sorgen um meine Versorgung mache. Er ist sehr betrübt darüber. Also lebe ich in Hingabe an meinen König, der mein Geliebter und mein Bräutigam ist, und ich vertraue meinem Vater, dass er für alles gesorgt hat. Seht ihr, wir müssen wirklich verstehen, dass wir uns bei vielen Dingen, die Jesus gesagt hat, so viele Gedanken über seine Worte gemacht haben, doch wir haben dabei sein Herz nicht verstanden. Denkt ihr wirklich, dass ihn das glücklich macht? Genau das ist einer von zwei oder drei Hauptgründen, warum Ehen auseinanderbrechen, weil wir nicht gelernt haben zuzuhören. Wenn wir lernen könnten, bei jedem, mit dem wir unterwegs sind, besonders in unseren Ehen, wirklich auf das Herz zu hören und nicht nur auf die Worte, wären unsere Ehen großartig. Und auch unsere anderen Beziehungen wären großartig. Wir hängen uns so sehr daran auf, was eine andere Person sagt, dass wir dabei noch nicht einmal die Herzenshaltung der anderen Person nachempfinden können. Jesus sagte dies, Jesus sagte das. Und wir spüren noch nicht einmal sein Herz. Danke fürs Zuhören.